Detektorarbeit FM. Es ist 13 Uhr. Hallo, hier ist die Sendung One Track Pony, hier ist Frank Lechtenberg. Die US-Band Real Estate hat mit Daniel ihr 6. Studioalbum herausgebracht. Eine Platte, die in nur 9 Tagen in Studio-Sessions entstanden ist und die die Charakteristika der Band auf das Wesentliche reduziert. Die Jangly-Gitarren-Arpeggien sind ebenso auf fast allen Songs zu finden wie Martin Courtneys immer melodiöserer Gesang. Nach der Pandemiepause hat sich die Band aus New Jersey im RCA Studio A in Nashville zusammengefunden und die Zeit auch auf engstem Raum miteinander verbracht. Produziert wurde das Album von Daniel Tashian. Der hat schon einen Grammy für die Produktion des 2019er Kathy Musgraves Album bekommen. Ob Daniel Tashian auch der Namensgeber für das Album ist, bleibt unklar, zumindest in den Presseinfos. Irgendjemand aus der Band kam jedenfalls auf die Idee, die Platte oder der Platte einen menschlichen Namen zu geben. Und das war dann halt Daniel. Wir hören direkt den Opener, das ist Somebody New von Real Estate. FM. I had a dream I met a girl with brunette curls and hatred for the world. She didn't seem to care at all like me, like holding hands and falling backwards in the leaves. didn't seem to care at all like me. Baby, it's coming out. Ihr hört die Sendung One Track Pony auf Byte FM und das ist das Stück Sunburns von Fences, zu finden auf seinem 2014er Album Lesser Oceans. In dieser Stunde stelle ich euch das neue Album Daniel von Real Estate aus New Jersey vor. Das Quintett hat die Platte, wie gesagt, in nur 9 Tagen in einem Studio in Nashville eingespielt. Und es klingt aus meiner Sicht sehr prototypisch für die Band, die seit rund 1,5 Jahrzehnten im Geschäft ist. Martin Courtney hatte sich zum Ziel gesetzt, eine Popplatte zu machen, bei der es maximal 40 Sekunden bis zum ersten Refrain dauert. Und damit haben sie dann auch die Länge der Songs wieder auf radiotaugliche Längen reduziert. Im Hinterkopf hatten sie so Musik wie R.E.M.'s Automatic for the People zum Beispiel. Und die Single Water Underground ist aus meiner Sicht das beste Beispiel für diesen grundsätzlichen Ansatz. Die Basslinie und der Rhythmus erinnert mich übrigens an World Party und ihren Hit Is It Like Today, den ich später noch in dieser Stunde spielen möchte. Hier sind erstmal Real Estate. Sound. Byte FM. Empires von Elbow. Die Band bringt in diesem Frühjahr übrigens ihr neues Studioalbum Audio Vertigo heraus. Ihr hört die Sendung One Track Pony auf Byte FM, in der ich euch die neue Platte der US-Band Real Estate vorstelle. Daraus kommt dann gleich noch mehr hier. Vorher habe ich einen Track von Wood. Wood ist Matthias Schwettmann aus Hamburg und es ist sein erstes Soloalbum namens Be Okay to Not Be Okay. Im Song Electricity geht es darum, seine eigene Gedankenwelt auch mal auf Pause stellen zu können. Das schafft der Protagonist des Songs durch einen nächtlichen Streifzug durch Hamburg. Und der klingt dann so. Das ist Wood mit Electricity. I saw My life live your life. A time to know you lose, and a blast to see me cry when your body breaks the rules. Byte FM ist hier, das ist die Sendung One Track Pony mit Frank Lechtenberg. Dieser Track heißt Rules, stammt von der Band Bergfilm und ihrem 2017er Album Constance. Die Band gibt's aber nach meinem Wissen derzeit nicht mehr. Nach wie vor aktiv sind Real Estate und die sind mit ihrem neuen Album Daniel mein One Track Pony für diese Woche. Alles auf dem neuen Album klingt schwerelos und unbekümmert, trotzdem nicht trivial. Inhaltlich geht's um die Veränderungen unserer Welt in den vergangenen Jahren ebenso wie um persönliche Beziehungen. Ein frei interpretierbarer Satz ist zum Beispiel in Freeze Brain zu hören. Now and then I can't pretend the sun is shining. Hier sind Real Estate mit Freeze Brain. could see was Babylon. Beautiful green fields and dreams. I learned to measure the stars, but there was a worry in his heart. He said, the Mediterranean came to rest on Isles and the Greek young men, and with their silver beards they laughed at the unknown of the universe. They could just sit and guess God's name, but they said, the same. World Party mit Is It Like Today in der Sendung One Track Pony auf Byte FM. Ich habe noch einen Vorboten auf ein kommendes Album für euch. Es geht jetzt um Penny Arcade. Das Album heißt Backwater Collage und erscheint Anfang Mai bei uns. Vorab gibt's schon den Track Jonah. Hinter dem Projektnamen Penny Arcade verbirgt sich übrigens der Songwriter James Hoare, der die Platte im eigenen Studio mit ziemlich räumlichem Sound aufgenommen hat. Hier ist Penny Arcade mit Jonah. FM. Thank you. Real Estate mit Darling, ein klassischer Real Estate-Track aus dem Album In Mind. Der klingt ähnlich wie das, was Real Estate heute im Jahr 2024 machen. Das neue Album stelle ich ja in dieser Stunde One Track Pony vor. Und ebenfalls neu ist das Album I Don't Know How, But They Found Me von Gloom Division, das auch in meiner engeren Auswahl für das heutige One Track Pony war. Hier kommt der Track Downside, zu dem es übrigens ein sehr, sehr gutes Video gibt. FM. Surprise. understood. I wish I could forget, but all I do is hope you don't make that mistake again. All you did was prove them right, and what you did can never be undone. All you did was prove them right, 'cause you're one of them, and one of them I'm scared of. All you did was monsters, and what you did can never be. I'm scared of the dark, I'm scared of monsters, and you're one of them. Nach wie vor mein Lieblingstrack der niederländischen Songwriterin Jupiter Flynn, das ist Monsters and Men. Ihr hört die Sendung One Track Pony auf Byte FM, in der ich euch heute das neue Album Daniel von Real Estate vorstelle. Wenn ihr das bis hierhin verpasst habt, dann könnt ihr das später in unserem Archiv nochmals nachhören, wenn ihr Freunde von Byte FM seid. Hier kommt noch ein älterer Track von Rye für euch, das ist Count to Five. I'm all out of place. It's you're all out of place, my babe. It's written on your face. Bring your souls to me. How do you feel? Beide FM ist hier. In dieser Stunde habe ich euch das 6. Studioalbum der Band Real Estate vorgestellt. Das heißt Daniel und ist bei Domino Recordings erschienen. Das ist klassischer Indie-Pop mit Jingle-Jangle-Gitarren und poppigen Arrangements, ohne aber langweilig oder abgedroschen zu klingen. Ebenfalls immer originell sind Kilby Kennedy aus Australien, von denen spiele ich jetzt noch Circus. Hier geht's danach dann weiter mit dem Byte FM Magazin und Johanna Schmidt. Ich bin Frank Lechtenberg und sage Tschüss. FM. Lost west of these mountains, she walks the island, island to fell. Stars blink out directions through cloud formations, some kind of a cone. Oh. She reads this language, half moons her lantern, no sign of her own. This land is show.